8. Dieser. Erst. Schlau. Esperto. Eingebildet, aber auch überzeugt. Convencido. Nun. Ora. Mädchen, junge Frau. A rapariga. Deswegen. Por isso. Fröhlich. Alegre. Dicklich. Gordinho. Fleißig. Trabalhador. Diese in der femininen Form Singular. Esta. Elegant. Elegante. Kind im allgemeinen Sinn. A criança. Faul. Preguiçoso. 9. Traurig. Triste. Unsympathisch. Antipático.